Hallo? Das ist nämlich das Live-Mithören. Oh Ah! Gott, Ich höre es das Rauschen. war Pauline sagt schon. was. Ja! Gott reicht, also Markus reicht vollkommen aus. Jetzt passiert Folgendes: Du Ja. hörst dich ein bisschen doppelt. Das ist der Nachteil, weil du jetzt natürlich deine eigene Stimme hast und dann plus die Verzögerung von der Soundkarte. Hört Das sich mal brauche an ich auch wie so ein leichtes total. Echo, ne? Ja, das ist deine Soundkarte. Die Also ist ich höre dich halt fast so. gar Da nicht kann man mehr, nichts so gegen machen. berauscht. Ich kann mich aber lauter machen. So, okay. Du kannst mich übrigens auch lauter machen. Du siehst auf dem Bildschirm siehst du deine eigene Aussteuerungsanzeige. Die ist oben links. Das ist Local Channels steht da. Ne? Da wo wir dieses Voice Chat eingestellt haben zum Beispiel. Ja? Und du hast auf der rechten Seite sind alles die anderen Leute. Das heißt, du müsstest mich, glaube ich, als Ja. Channel 0, glaube ich, sehen, ne? Also wenn Ich ich habe spreche, gerade geht der mein Channel 0 an und Rauschen aus. Oder wie war das? ausgemacht. Oder wie heißt ich? Ich weiß Ich gar habe nicht, wie gerade ich mein Rauschen heiße. ausgemacht. Hörst du das noch? Ich höre, dass sich ein bisschen was ändert, aber Also bei mir generell rauscht es fast rauscht es gar schon nicht mehr. noch. Aber du kannst es ja so, wenn, Ja. solange du mich hörst. Ach hier, du musst dich ja Ja. selber auch gar nicht hören. Pauline, du kannst dich Hörst du selber mich stumm jetzt? schalten, indem du in dieser Spur Local Channels, da ist unten ein Ja. Mute-Schalter, da ist so ein M. Über Ja. Delete ist das. Bitte nicht Delete drücken, aber da drüber ist ein M. Das kannst Hörst du du mich drücken, denn dann dann hörst du dich noch? selber nicht mehr. Besser? Oh ja, das ist Ich höre dich schön dann noch. jetzt. Ich höre dich so lange wie dieser Haken. So lange wie der Haken in X Okay. mit ist, so Ja, lange höre ich doch, dich. So, doch, hörst du höre mich jetzt dich. immer noch? Ja. Nee, doch. Hörst du mich noch? Ja, super. Dann kann ich jetzt nämlich bei mir hier den Schalter anmachen. Wo ist denn das? Da. Jetzt höre ich mich selber und ja, super. Und jetzt muss ich auch nur noch. Ach, das ist ja doof. Jetzt muss ich mein Klavier noch Ich sollte dich noch fragen, hören. ob wir, ich sollte dich noch fragen, ob wir Mensch. nächste oder übernächste Woche zu dir kommen können. Prinzipiell schon, ja. Kein Problem. Also Genau. Am Freitag sonst? einfach, ne? Ach nee, am Samstag müssen wir das machen. Ach! Shit, Kacke. Wir müssen ja am Samstag machen. Ich guck mal nach, ob ich nächste Woche was. Hatte ich nächste Woche was? Ich glaube nicht. Das müsste eigentlich klappen. Oder hatten wir da Auftritt? Ich bin mir nicht Achso, ganz so sicher, die. ob nächste Woche nicht ein Auftritt ist. Wenn ein Auftritt ist, dann wird das ehrlich haarig. Dann, ja, dann muss ich auch sogar am Freitag absagen, wenn nächste Woche der Auftritt vom Chor ist. Dumm Ja, gelaufen, das weiß ich sonst nämlich noch gar nicht. übernächste Woche. Ja, Machen wir ja, so. ich höre dich. Okay, du hörst mich aber, ne? Okay, dann machen wir erstmal Folgendes. Jetzt kommt da irgendjemand dazu, aber das macht ja nichts. Hi, Mick. So, wir haben jetzt unten dieses Metronom durchlaufen. Das kannst du ja mal anmachen. Das ist oben dieses Metronom. Hast du bei dir auch schon Ich das habe es Metronom die ganze Zeit laufen. laufen? Hörst du immer dieses Big Böck, Böck, Böck? Okay, du kannst das Metronom übrigens auch ausmachen. Das ist Master Metronom oben. Das ist die zweite Zeile. Da kannst du draufdrücken. Da ist auch wieder so ein Mute-Schalter. Da ist das Oh, es ist Metronom schön, an wenn und es aus aus. ist. So, ja, genau. So, immer jemand erzählen. Just trying to hook up. So, das ist der andere. Okay, wir sind natürlich so halbwegs öffentlich, ne? Das heißt, das kann man mithören. Also jetzt keine bösen Sachen hier erzählen. Okay, noch jemand. Oh je. Ja, ist Alles klar. egal. Okay, macht ja jetzt nichts. Gut, jetzt müssen wir das Ding irgendwie zum Laufen kriegen. Wir können auch mal gucken gleich, wenn hier irgendwas nicht funktioniert, dass wir einfach in Ninja einen anderen Kanal wechseln. Aber ich sehe schon, die gehen dann gleich wieder raus. Ist ja ganz in Ordnung. Der redet Französisch. Man kann dem Ninbot anweisen, man kann dem Ninja-Bot anweisen, wie viele Takte wir brauchen. Wie lang ist denn dein Stück? Weißt du das? Das hat auch gar keine Länge. Oder was? Spielst du es mal Also nur durch, den dann können wir es Anfang? nämlich einmal hören irgendwie. Jetzt so? Was ist so? Geht das? Ja. Hörst du das? Okay. Ja. Nee. Oh, Was? richtig geniale Tonqualität übrigens, ne? Jetzt höre ich es gut. Das ist eine geniale Tonqualität jetzt. Jetzt höre ich das richtig genial mit Dynamik. Okay, ich versuche mal, ob das jetzt geht. BPI gleich. Jo Pauline, sagt er. Okay. Ja, dann muss ich es tippen. Ich mal how to set up BPI to. Was brauchen wir denn? Dam da da dam da da. Was sind er? Das passt sogar, glaube ich. Ja, wenn ich es lesen könnte. Du. In English, please. Ich habe gute Sachen. Irgendwie, er sagt, du hast zu viele. Aber wir brauchen, glaube ich, wir haben ja schon 16, ne? Okay, sagt er. Er kann ja auch. Auf Französisch. Ja auch. Er müsste nur Voice Chat. Ja, wir müssen, ich versuche mal, währenddessen was BPI gleich 32. Nee, es geht nicht. Wie wartet das nochmal auf verdammte Axt? Das habe ich vergessen. Es gibt jetzt hier Ninjam-Commands, die man angeben kann, damit das Ding jetzt irgendwie sich ändert. Dann unterhalte ich noch kurz mit ihm. Ich muss in Ninjam. Ich habe übrigens länger Zeit. Hast du auch länger Zeit? Ja. Also wir können gerne ein bisschen länger machen. Dann versuche ich Ihnen jetzt mal ganz kurz hier beizubringen, die Taktanzahl zu ändern. Hallo? Achso, gut. Ich dachte, ja, ich bin noch da. Nee, ich, hier, Boat BPI. Ach, wenn. Ah, super. Alles klar. Dann, wir müssen schon mal voten hier, glaube ich. Vote heißt, du musst dich mit anschließen, glaube ich. Moment, wo ist das hier? Jetzt ist er raus. Das ist aber gut. Ausrufezeichen, Vote BPI. BPI gleich. 32. Ja! Was soll ich machen? Achso. Dann wird auch gar nichts. Er hat erstmal gesagt, es geht nicht. Vote. Wir müssen das jetzt eingeben, verdammte. Ich hab noch nicht gesehen. Ach so. So geht das. Vote BPI 32. Was soll ich machen? So. Geht doch! Jetzt kommt 32. Ja, super. Solange wir zu zweit sind, funktioniert das. Okay, kannst du noch mal ganz kurz dein Stück spielen? Soll ich jetzt im Traktor? Oder von dir? Ja, mach mal. Achso. Einfach so spielen. Nee, einfach und mach das mit Metronom aus am besten. Thank you. 70 bis 80. Das heißt, wir machen mal Folgendes. Ich mache jetzt nämlich Folgendes. Vote BPM 80. Und das ändert dann nämlich das Tempo gleich bei der nächsten Runde. Du hast wie viele Akkorde hast du? Jetzt schlägt er gleich mit 80 Schlägen pro Minute. Pass auf, geht los. Jetzt. Ich höre gar keine Schläge. So, und steht unten rechts übrigens, was er schlägt. 80 BPM. Na, du hast dieses Bip. Ist aus, ne? Das Mikrofon bei dir noch, ne? Okay. Jetzt bitte mal ganz kurz einmal durchspielen, damit ich weiß, wie viele Takte das sind. Jetzt haben wir es. Jetzt bitte das Metronom anschalten. Jetzt mache ich gleich meine Stimme aus, weil ich mich dann jetzt wieder so doppelt höre. Das ist ein bisschen doof dann. Hast du das Metronom an? So, das nächste ist, wir ändern jetzt Voice Chat auf Normal Ninja. Jetzt passiert Folgendes. Wir können es dann nicht sofort hören. Wir hören es immer erst nach einer Runde. Ne? Und du kannst dann spielen. Du fängst an zu spielen. Ich komme dann dazu, hoffe ich doch mal irgendwie. Und dann können wir beide zusammen jetzt spielen. Das ist ja der Trick an dem Jam. Genau, jetzt kann man nämlich gut improvisieren. Wie waren die Akkorde nochmal? Was hast du gesagt? E-Moll, F und G. Genau, ich erinnere mich. Dann belassen wir die jetzt immer und dann können wir nämlich über diese ganze Nummer improvisieren zusammen. Okay, du spielst durch und du darfst nicht aufhören beim Spielen. Immer weiterspielen, die ganze Zeit. Hey, bei mir kommt die ganze Zeit. So, jetzt Voice Chat geändert auf Normal Ninja. Und jetzt auf Anfang starten. Hörst du mich noch? Hallo? Ja. Chat gehen. Ende mal auf Chat-Modus. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Gina? Hilfe. Hörst du mich? Alles klar, sie tippt, genau. Pass auf, Pauline. Erstmal, der Server sagt, du klippst. Das heißt also, du bist zu laut. Du müsstest dann deinen eigenen Kanal leiser machen. Das machst du mit dem Lautstärkeregler, der unter deinem Kanal ist. Da kannst du zum Beispiel, was ich eingeben, wie viel dB du weniger haben willst. Ah, da spielt jemand Gitarre. Ja, weil irgendwie bei mir kommt die ganze Zeit so ein Fenster, wenn ich das. So. Da steht, you're clipping, das heißt, du bist zu laut. Dann müsstest du die Aussteuerungsanzeige runterdrehen. Das ist bei dir in dem Local Channel, kannst du dann halt diesen Regler runterdrehen. Nee. Hey, jetzt steht da. Ja. Der Arme. Okay. Der hört mich wieder raus. So, ist es jetzt besser hier, als ich jetzt hier? Ich hoffe mal, your Clipping 484.900, das ist natürlich Quatsch. Das mit dem Clipping, das passt überhaupt nicht. So, warst du eben auf Voice Chat oder warst du auf Ninja Modus? Muss ich auf Sesh? Du hast aber nicht im Taktblock angefangen, nicht. Kann das sein? Hast du mich überhaupt gehört? Also du müsstest anfangen, wenn dieser grüne Balken, der unten ist, wenn der vorne auf der 1 ist, dann ist auch dein Start. Und dann laufen nämlich genau diese Takte durch. Jetzt hast du mich eigentlich gehört beim Spielen? Ja, ne? Jetzt verstehe ich das gerade eher. Genau. Du müsstest auf der 1 anfangen und dann spielst du wirklich stumpf die vier Takte durch, dann fängst du wieder auf der 1 an. Dann können wir nämlich darauf improvisieren, ja, auf der Stücke. Das war das Ziel der ganzen Nummer. Das Ziel. Nochmal versuchen? Aber dann, ja, was mache ich, wenn ich mich verspiele? So. Am besten den Takt, okay, irgendwie einhalten, den Takt. Also das am Ende, du kannst ja warten wieder, bis die nächste 1 kommt, dann dass du dann wieder okay, mit dem A-Moll anfängst. Okay? Ich gehe mal wieder auf den Ninja-Modus, jetzt hören wir uns wieder mit einem starken Versatz, nämlich wieder diese 4 okay. Sekunden oder 10 Sekunden, die es dauert. Ja. Achtung, geht los. Du auch bitte Ninja. Und gleich kommt der Start. Und thank you.